Hokus Julpokus. Schneehimmel verspricht das Blaue vom Firmament. Wolken entleiben sich, ihre Seelen rieseln in Flocken und eisigen Nadeln. Schneekristalle bitten zum Mummenschanztanz und kahle Erde erlebt ihr weißes Wunder. Land unter. Stahlblauer Wintertag, Blendgranaten im Auge zündend, stellt Sonne in den Schatten. Am Schneesaum weißbärtige Gestalten in schwerem Hermelin haben Fichtenseelen. Unter Ächzen und Stöhnen bewegen sie ihre Flügel, filigrane Kristalle stieben regenbogenschillernd. Es irrlichtert die Kompassnadel über die Rose und findet keinen Norden, oben und unten kommen dem Weltenlenker abhanden. Wellen ohne Wasser, Dünen ohne Sand, nordwärts transzendierte Sahara. Huf um Huf steppt das Kamel eine Naht in die Jungfräulichkeit. Fata Morgana. Schneebälle schlachten sich, türmen sich zu Männern, drehen dir eine lange Karottennase und kehren dich von der Bildfläche. Lifte schleppen die erodierten Hänge zu Tode und Skifahrer gipfelwärts. Der Olymp wartet auf mit Kachelofen und Jagertee. Es lagern Matratzen dicht an dicht. Anonymes Knie im Rücken, unbekannte Füße in jeweils fremdem Revier. Einer atmet den Geruch des anderen. Schneewehen tauen wie nichts. Gletscherspalten sind nie gewesen. Alle miteinander vertraut und schlafen. Jeder Topf findet seinen Deckel. 9 Monate später erntet der Herbst die Früchte, entzaubert. Natur sorgt auf vielerlei Weise für den Fortbestand der Art.